gente está Villarano. Liebe Freundinnen und Freunde, heute demonstrieren wir, weil wir euch alle daran erinnern wollen, welche Rolle die Deutsche Reichsbahn während der Nazizeit gespielt hat. Wie viele tausende unschuldige Menschen wurden mit der Bahn in Ghettos, Konzentrationslager, Vernichtungslager oder zur kaltblütigen Erschießung nach Polen oder Litauen verbracht. Männer, Frauen und Kinder wurden mit der Bahn in die Gaskammern gefahren. Die Deutsche Reichsbahn trägt eine große Schuld mit sich herum, die sich auch auf die Deutsche Bundesbahn als Nachfolger der Reichsbahn überträgt. Ich bin froh, dass ich euch meine Gedanken zum heutigen Tag mitteilen darf. 63 Jahre nach Ende des nationalsozialistischen Terrorregimes ist es leider noch sehr notwendig, an die damals begangenen Verbrechen zu erinnern. Nach der Bücherverbrennung wurden Menschen verbrannt, erschlagen, erschossen und durch furchtbar harte Zwangsarbeit umgebracht. Die damaligen Regimegegner, als erstes die Kommunisten, Sozialdemokraten und Kirchenvertreter, wurden inhaftiert, gefoltert und viele von ihnen ermordet. Dann kamen die Juden als Volksfeind Nummer 1, Sinti und Roma und andere Minderheiten an die Reihe. Als ich 16 Jahre alt war, im Jahre 1941, wurden meine Eltern mit der Deutschen Reichsbahn von Breslau nach Kovno in Litauen verbracht, wo sie mit noch fast 1000 jüdischen Menschen erschossen und in einen Graben geworfen wurden. Am 20. April 1943 wurde ich mit der Deutschen Reichsbahn im Viehwaggon von Berlin nach Auschwitz verschleppt, nachdem ich von 1941 bis 1943 in dem Zwangsarbeitslager Neuendorf bei Fürstenwalde-Spree für die Deutschen schuften musste. Als sogenannter Mischling, ich hatte eine christliche Großmutter väterlicherseits, wurde ich im Herbst 1943 mit der Deutschen Reichsbahn von Auschwitz in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück verbracht, weil dieses kein Vernichtungslager wie Auschwitz war. Bis Frühling 1945 leistete ich Zwangsarbeit bei der Firma Siemens, die viele Hallen in Ravensbrück einrichtete und so billige Häftlinge beschäftigte, um sich enorm zu bereichern. Im April 1945 mussten alle Gefangenen, die noch die Kraft hatten, auf den Todesmarsch, auf dem die SS noch viele Gefangene erschossen, wenn sie hinfielen und nicht mehr so schnell aufstehen konnten. Wohin wir gehen, wussten wir nicht. Es muss schon das Ende der Nazi-Herrschaft gewesen sein, als wir hörten, dass ein SS-Mann zu einem anderen sagte, es dürfe nicht mehr geschossen werden. Wir sieben jüdische Mädchen, die wir in einer Reihe gingen, entschlossen uns, aus der Kolonne zu fliehen, warteten, bis wir durch einen Wald marschierten. Eine nach der anderen verließen wir die Kolonne und versteckten uns hinter dicken Bäumen. Unter unseren Sträflingskleidern hatten wir Zivilkleidung angezogen. Die Sträflingskleidung zogen wir aus und warfen sie weg. Nun gingen wir allein, wir sieben Frauen, irrten umher, bis wir amerikanische Soldaten trafen, die uns auf ihren Tarn halten. Sie fuhren mit uns nach Lübsch in Mecklenburg. Dort traf die Rote Armee ein und sie verkündeten, dass die Nazis kapitulierten, dass Hitler tot sei. Das musste gefeiert werden. Ein großes Hitlerbild wurde auf dem Marktplatz angezündet und Amerikaner und Russen, die sich vor Freude umarmten und küssten, und die sechs Frauen tanzten um das brennende Bild herum und ich spielte Akkordeon, das mir ein amerikanischer Soldat schenkte, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass ich in Auschwitz im Mädchenorchester Akkordeon gespielt hatte. Das war unsere Befreiung vom Hitlerfaschismus. Ich sage immer, das war meine zweite Geburt am 8. Mai 1945. Liebe Freundinnen und Freunde, leider gibt es hier und auch in anderen Ländern einen Rechtsruck, der mir Sorge bereitet. Gegen die neonazistischen Ausschreitungen heute wird von der Regierung nur wenig unternommen. Obwohl in unserem Grundgesetz steht, dass alle Nachfolgeorganisationen der NSDAP verboten sein müssen, können Alt- und Neonazis unbehindert ihre menschenverachtende Nazi-Ideologie verbreiten. Die Forderung der VVN, Bund der Antifaschisten, die NPD zu verbieten, findet allerdings eine interessante politische Breite und Unterstützung. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das Verbrechen der Deutschen Reichsbahn sichtbar zu machen, was uns ja nun mit dem Zug der Erinnerung gelungen ist. Liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße euch auch im Auftrag von Auschwitz-Überlebenden aus vielen Ländern Europas, die gemeinsam im internationalen Auschwitz-Komitee verbunden sind. Ich begrüße euch auch. Ich begrüße euch mit vielen, vielen Freunden zusammen aus Ravensbrück, die dieses schreckliche Konzentrationslager überlebt haben. Alle diejenigen, Sie alle, danken euch für euer Engagement. Sie sind aber auch empört über die würdelose Haltung der Deutschen Bundesbahn gegenüber dem Zug der Erinnerung. Diese Haltung schädigt dem Ansehen Deutschlands und wirkt wie eine Ermutigung für alle Rechtsradikalen in Europa. Wir müssen auf jeden Fall für unser Anliegen kämpfen und bitten euch alle, uns dabei zu unterstützen. Und noch einen Wunsch möchte ich hier äußern. Bald wird es uns die Zeitzeugen nicht mehr geben, die wir gegen das Vergessen der schrecklichen Nazi-Verbrechen mit voller Kraft ankämpften. Diese schreckliche Zeit darf nie in Vergessenheit geraten. Ihr jüngeren und jungen Antifaschistinnen und Antifaschisten sollt mit uns und nach uns gegen das Vergessen eintreten. Das ist unsere Hoffnung. Und ich bin sicher, dass unsere Hoffnung erhört werden wird und in Erfüllung gehen wird. Dafür danke ich euch allen von ganzem Herzen. Danke.